Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Tja, ihr Lieben, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freies Thema heute Nacht. 0130 2911. Die Telefonnummer und Faxnummer 0130 11 51 22. Erste Anruferin. Elke 38. Hallo. Hallo. Ich habe folgendes Problem. Ich habe 4 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren und habe gestern Abend erfahren, dadurch, dass ich also meinen Sohn erwischt habe, aktiv, dass er schon seit einem halben Jahr Rauschgift konsumiert. Wie alt ist der Sohn? 14. 14. Und hat offensichtlich also demnach dann mit 13 angefangen. Mhm. Welches Rauschgift? Der raucht regelmäßig Marihuana, hat er mir gestanden. Und er hat also auch schon diverse von diesen Tabletten genommen, Ecstasy. Mhm. Na? Und sag mal so im... Wie ist das jetzt ans Tageslicht gekommen? Das kam gestern Abend ganz einfach, weil ich also... zur Toilette gehen musste, sah bei ihm im Zimmer noch ein Licht, ein relativ kleines Licht, mhm, und habe weit später auch schon ein paar gedacht, ich schau mal rein, was er macht. Mhm. Und dann saß er also bei offenem Fenster im Bett und hat gleich, also erste Reaktion versucht, das zu verstecken, mhm, hat mich dann aber auch verschreckt angeguckt und hat dann sich dafür entschieden, das Ding hochzuhalten. Mhm. Also er rauchte einen Joint. Ja, er rauchte einen Joint. Und dann habe, mhm, ich ihn gefragt, was er da macht, und dann hat er gesagt, er raucht Marihuana. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das schon öfter gemacht hat, und da hat er ja gesagt, also er hat es auch gleich unumwunden zugegeben, mhm, ohne irgendwie viel Theater zu machen oder so. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er das macht, und da hat er gesagt, er findet das geil. Mhm. Und da hat dummerweise vor einem Vierteljahr mein Gespräch stattgefunden, da war eine Freundin von mir hier, und da hat er mich mal so ganz unverfänglich gefragt, das ist mir aber gestern erst bewusst geworden, dass das irgendwie schon damit zu tun hatte, was ich schlimmer finden würde, wenn einer säuft, also Alkohol trinkt richtig, mhm, exzessiv, oder wenn jemand beispielsweise einen Joint raucht, mhm, oder so. Mhm. Und dann habe ich ihm damals erklärt, dass ich das weder das eine noch das andere gut finde und von Sucht eigentlich überhaupt nicht viel halte, ja, mich selber auch verurteile, weil ich rauche, stark rauche, lange, mhm, rauche, mhm, und mir es auch nicht abgewöhnen kann. Und naja, und dann hat er mich aber immer irgendwie doch, also er ist sehr stark im Reden, sag ich mal, ist ein stark, redestarkes Kind, mhm, was sich auch nicht so leicht jetzt irgendwie unterbuttern lässt, mhm, von der Rede her, ne? Und hat also doch am Ende irgendwie so eine Entscheidung von mir rausgefordert, und da habe ich gesagt, naja, wenn man halt die Schäden bedenkt, dann würde ich schon eher sagen, na gut, dann soll lieber einer einen Joint rauchen wie Alkohol, mhm, trinken. Mhm. Ist mir natürlich gestern wie Schuppen von den Augen gefallen. Das hat er geschickt eingefädelt. Er hat mich also total ausgetrickst, mhm, eigentlich, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass danach dann ein Gespräch auch stattgefunden, richtig, hat, nachdem du ihn erwischt hast. Sofort, ne? Sofort, ne? Mhm. Wie lief das ab? Also ich habe ihn dann, wie gesagt, gefragt, warum er das tut, und dann, mhm, hat er gesagt, er findet das geil. Habe ihn dann gefragt, wann er das tut, wie oft er das tut und in welchem Zusammenhang er das tut, wo, mhm, er das herbekommt. Und dann hat er gesagt, also zum Teil kauft er es, hat er gesagt, zum, mhm, Teil kriegt das geschenkt von... Und welche Mengen konsumiert er? Öfters, also mehrmals die Woche, sagt, mhm, er. Ja. Raucht er auf alle Fälle. Und diese Tabletten halt, sagt er, seltener, weil die wären auch teuer. Also, mhm, er verfügt momentan über so ein Bargeld, was ihm zur Verfügung steht, schätze ich mal, von zwischen 200 bis 300 Mark. Das eine verdient er sich durch Zeitungsaustragen, mhm, und das andere ist eben das, was er so Familie und Opa zugesteckt, ja, hat. So, ja. Was mich jetzt so frappiert an der ganzen Sache, wir haben da sehr offen drüber gesprochen. Ich habe also auch nicht jetzt irgendwie geschimpft oder bin explodiert, weil ich das für falsch halte. Mhm. Ne, und habe ihm dann also gesagt, also klar gemacht, aus meiner Sicht, dass ich das also schlimm finde, weil ich Angst davor habe, dass man durch solche, selbst wenn man das, mhm, als harmlos bezeichnet, durch solche Sachen eben in eine richtige Abhängigkeit, mhm, reinkommen kann und zu anderen Drogen. Also du hast versucht, ganz vernünftig mit ihm zu total, reden, ja, Argumente total vorzubringen. Wie hat er darauf reagiert? Er hat dann also relativ sich zugemacht, sag ich mal, hat mir zwar, mhm, zugehört, hat dann auch darauf geredet, hat dann, ich habe also dann versucht, das so ein bisschen vielleicht auch dümmlich, sag ich mal, zu argumentieren, und habe gesagt, was weiß ich, 50% der Leute, die wirklich später hinterher mal zu hartem Rauschgift, mhm, greifen, mhm, haben so angefangen. Mhm. Und da hat er natürlich gleich zu mir gesagt, so vollkommen lachhafte Argumente, vollkommen aus der Luft gegriffen, mhm, und er wüsste gar nicht, was ich... Also du hast den Eindruck, dass deine Reden gestern zumindest überhaupt nicht genutzt, nee, hat. Und deswegen, mhm, habe ich es heute nochmal probiert. Ich bin dann eigentlich ein Typ, ich führe das nicht so weit, bis das laut wird oder streitig wird, weil ich da auch nicht viel von halte. Du hast es heute nochmal probiert, mit welchem Ergebnis? Genau, weil ich ja nun auch gedacht habe, gestern, er hat das ja geraucht und ne, weiß ich ja nicht, kann das nicht beurteilen, wie dann die Reaktion ist. Das Ergebnis heute war noch härter. Er hat dann also mit mir gesprochen, ich habe dann zu ihm gesagt, ich sage, hast du da nochmal drüber nachgedacht, worüber wir gestern gesprochen haben? Und da hat er gesagt, ja, aber seine Meinung ändert sich nicht. Und er hätte heute sich auch wieder mit Leuten unterhalten, unter anderem auch mit einem Drogenberater, und der hätte ihm also gesagt, was ich nicht so ganz glaube, das wäre alles Quatsch. Erstens wird man da nicht abhängig von, er hätte das voll im Griff, er würde auch nicht umsteigen auf andere Drogen, und da habe ich dann zu ihm gesagt, ich sage, du, ich habe auch mich schlau gemacht und habe eine Drogenberatungsstelle. Also, kurz und gut, du stehst da vor einer Betonwand. Oh, total. Bei dem Jungen. Total. Das Prekäre daran ist ja, dass er nur wirklich noch verdammt jung ist. Ja, ne? Eben, jeder hat auch so und das Problem ist, dass ein klares Verbot wahrscheinlich das Gegenteil bewirkt. Dann droht er mit Selbstmord oder abzuhauen nach Berlin zum Bahnhof Zoo. Das hat er also seinem Bruder gesagt, der hat mir das dann wieder Also, gemacht. Was bleibt übrig? Übrig bleibt nur, mit ihm immer und immer wieder fundiert zu reden. Ich stehe jetzt in so einer Zwickmühle. Ich persönlich, so vom Gefühl her, wäre der Meinung, dass es richtig wäre, wenn ich ihn von diesem Freundeskreis, in dem er sich bewegt, abschneide. Denke mir aber, dass wahrscheinlich jeder Psychologe mir sagen würde, es ist genau verkehrt. Ich bin wirklich in so einer Zwickmühle drin. Ich weiß nicht richtig, was ich machen soll. Also ehrlich, ich glaube, in dem Fall reicht natürlich nicht aus, zweimal zu reden. Wahrscheinlich musst du 20 Mal reden oder 200 Mal mit ihm reden. Ja. Aber du musst permanent mit ihm reden. Ja, klar. Und ich meine, die Argumente bei Ecstasy, die liegen ja nur wirklich auf der Hand. Ja. Wie gefährlich es ist. Heute veröffentlicht der Spiegel übrigens noch eine Information, dass zum ersten Mal ein Mädchen, ein junges Mädchen, in Amnesie verfallen ist. Das heißt, dass sie Gedächtnisschwund hat, seit Monaten schon. Ja. Und das ist zurückzuführen auf Ecstasy. Ja. Also bei Ecstasy ist es überhaupt gar keine Sache. Du kannst natürlich auch wiederum aber auch gut argumentieren bei Haschisch, bei Gras, dass man in dem jungen Alter, dass da natürlich auch höchste Vorsicht geboten ist. Und das Einzige, was du musst als Spagat gehen. Du musst Vertrauen schaffen. Du darfst den nicht verschrecken, den Jungen. Ja. Und musst am Ball bleiben, damit er sich nicht zumacht. Das geht aber nur mit einer ganz, ganz eingehenden, intensiven Gesprächskultur, die sich da entwickeln muss zwischen euch. Dass der dich auch ernst nimmt. Ja, ne? Nicht nur. Ich will ihm auch jetzt nicht nur mit Verboten kommen, weil das ist nichts. Ich wüsste, wie ich darauf reagieren würde, wenn ich Teenie wäre, mit Bockigkeit, nichts anderes. Ne? Eben. Und wenn ich an so einen Punkt gekommen bin, ist jedes Gespräch überflüssig, weil dann gar nichts mehr geht. Ne? Also ich denke, am Ball bleiben, intensiv reden, dich gut informieren im Übrigen auch, noch eingehend Informationen reinholen zu den verschiedenen Drogen. Wo? Bei Drogenberatungsstellen. Nur da, ne? Gibt es nur in jedem Ortschaft. Ich habe da schon Kontakt aufgenommen heute Morgen. Ja. Und das Allerwichtigste finde ich, dass es keinen Vertrauensbruch gibt zwischen euch beiden. Ja, da habe ich auch Angst. Dann ist alles vorbei. Dann macht er dich, der Junge, und geht ab aus Trotzhaltung schon wirklich dann in seine Richtung rein. Ja, eben. Viel Glück. Eben. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Der Frank ist dran, 26 Jahre alt. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal miteinander gesprochen. Haben wir. Ja, und es ging darum, ich habe dir erzählt, dass ich früher Telefonsex gemacht habe bei einer Agentur und seitdem eine Verehrerin habe, die mich ständig privat anruft. Ja, ich weiß, ja. Jetzt muss ich sozusagen, der Zufall hat mir geholfen. Also nochmal zur Erklärung für all die Leute, die es damals nicht gehört haben. Du hast diese Frau über deine Arbeit kennengelernt. Richtig. Und die stellte dir nun wochenlang privat nach, hat auch deine Telefonnummer irgendwie rausgekriegt und will immer wieder und wollte immer wieder mit dir Kontakt haben oder auch Sex haben. Richtig. Ja, ja. Und ich habe damals auch alles schon probiert. Ich habe es in einer guten Art versucht. Ne, dann war ich auch böse zu ihr. Es hat nichts gebracht. Dann habe ich den lieben Domian angerufen und stell dir vor, sie hat's gesehen. Sie hat's gesehen? Ja. Ach. Ein Tag später klingelt bei mir das Telefon mal wieder. Ja. Und da war sie dran. Äußerst aufgeregt. Aha. Böse. Oh, war die böse. Aha. Gift hat sie gespuckt. Wie kannst du das noch im Fernsehen erzählen und so? Sag ich, ja, du bist der Einzige, ne, außer mir, der weiß, um wen es sich dreht. Genau, ja, es war ja unmöglich. Weißt du sonst keiner, ne? Und sie kann es ja auch nicht weiter erzählen wegen ihrer Familie. Dennoch war sie beleidigt. Sie war also total beleidigt. Ja. Wir haben das über eine halbe Stunde dann halt gesprochen. Also sie hat gesprochen. Hat es denn wenigstens zur Folge gehabt, dass sie dich nun in Ruhe lässt? Sie ruft es nicht mehr an. Sie ruft nicht mehr an? Nee. Ach. Wie ging denn dieser Streit dann aus, den ihr dann am Telefon hattet, nachdem du in der Sendung aufgetreten bist? Ja, also wie das jetzt genau zu Ende ging, sie hat einen Hörer aufgeknallt. Mhm. Sie hat mich eine halbe Stunde bombardiert mit irgendwelchen Schimpfwörtern und wie blöd sie das alles doch findet. Ne? Mhm. Dass ich dann noch mit dir darüber gesprochen habe, ne, über das Fernsehen, sage ich, ja, was willst du denn? Das kennt dich doch keiner. Ja, ja. Wusste ja keiner, es ist ja kein Name gefallen. Ich finde durch das Gespräch erstmal richtig klar geworden, wie sehr lästig sie dir fällt. Ne? Es könnte ja sein, dass sie das vielleicht gar nicht vorher so registriert hat oder so eingeordnet. Ich denke auch, ich habe mir später noch dann Gedanken drüber gemacht, ne, hast du es jetzt endlich geschafft und warum jetzt plötzlich so, dass du vielleicht die ganze Zeit das gar nicht reflektiert hat, was ich zu ihr gesagt habe. Ne? Oder dass du es auch nicht massiv genug gesagt hast. Das kann auch sein. Ja, also es da so eine Mischform war von beiden Sachen. Ja. Jetzt hast du die Frau auf dem Hals. Richtig. Grüß dich, aber. Also so ist es alles in Ordnung, ne? So soll es auch bleiben. Ja. Jetzt, wo du nochmal jetzt dran bist, das wollte ich damals schon fragen, aber das ist untergegangen wegen dieser Geschichte mit der Frau. Du hast Telefonsex betrieben für Männer und Frauen, ne? Ja, richtig. Ja. Warst du da professionell angestellt in einer Agentur oder hast du es alleine für dich gemacht? Nee, das war eine Agentur, das war ein Büro. Ich weiß nicht, ob das da ein paar Informationen drüber hast. Oder? Ich habe mal mit einer Telefonsexerin mich ausführlich unterhalten oder einige Male schon. Ich weiß nicht, ob das mit Männern dann genauso funktioniert. Also ihr wart dann mit mehreren Frauen und Männern in einem großen Raum. Ja, richtig. Und habt dann die entsprechenden Telefonate geführt. Genau. Ja. Es war also nicht ein großer Raum, es war eine, so eine Großraumwohnung praktisch, ne? War ein mehrere Zimmer. Ja. Und in jedem Zimmer war dann auch praktisch ein Apparat. Wie bist du an den Job gekommen? Über eine Anzeige in der Zeitung. Und dann hast du den Job gesucht gehabt, dann die inseriert. Aber du hattest überhaupt keine Erfahrung diesbezüglich, also was das Professionelle angeht. Also ich habe da eigentlich in Richtung Sex keine Probleme, ich sehe das eigentlich ziemlich offen und dachte, na komm, probier's mal. Kannst du dich an das erste Gespräch erinnern, das du dann geführt hast innerhalb der Agentur? Das war schrecklich. Wirklich? War schrecklich. War es ein Mann oder eine Frau? Es war eine Frau. Ja. Also in dem Moment, es ist auch drauf rausgekommen, dass wir praktisch also nicht viel über Sex gesprochen haben, sondern sie hat mir einfach erzählt. Mhm. Und mit der Zeit merkst du dann auch, wenn du das ein paar Mal machst, dass das den Leuten eigentlich auch ganz gut tut, ne? Mal zu reden. Ist das so, dass du, also die weibliche Kundschaft, die du hattest, dass da mehr über so das allgemein gesprochen wurde, dass mehr geredet wurde, und wenn du mit Männern Gespräche hattest, dass dann doch mehr in die Richtung knallharter Sex lief? Teils, teils. Also bei den Frauen hast du schon gemerkt, es gab einen Anlauf, ne? Wobei die Männer an sich kamen direkt schon gleich zur Sache, ne? Oder hatten gleich schon ihre Fantasien dann ausgelegt, weil es gibt da speziell auch dann Requisiten, die man auspacken kann, ne? Was weiß ich, mit Messern, Metall oder mit Leder, ne? Geräusche, das Ganze noch etwas unterstützen. Bist du selbst bisexuell veranlagt? Ich bin bi, ja. Du bist bi, dann fiel das also nicht so schwer. Nö, eigentlich. Keine Probleme mit. Ja, und du hast dann auch immer, also wenn es angesagt war, auch einen Orgasmus vorgetäuscht am Telefon? Ja. Obwohl du gar keinen hattest? Nee. Du saßt dann da und hast in der Autozeitung geblättert währenddessen, oder wie? Nee, jetzt genau, ich habe genauso telefoniert wie mit dir jetzt. Ja, ja. Na? Naja, mir hat mal eine, das ist schon sehr lange her, eine Frau erzählt, die das so nebenher ab und zu mal machte, die meinte, dass sie durchaus auch in ihrer Küche steht und bügelt, während sie Telefonsex macht oder die Kunden bedient. Das erinnert mich an diesen Sketch von Hella von Sinn, ne? Hausfrau und Arbeit. Das ist das genauso, ja, genau. Ja, ja. Kennst du den, ne? Ja, klar, ja, sicher, ja. Gut. Wieso bist du ausgestiegen? Ja, weiß nicht, ich hatte keine Lust mehr gehabt. Mhm. Ne, bin dann ja auch jetzt umgezogen, wohne jetzt ganz woanders. Das war dann so eine gewisse Zeit. Hast du gut verdient währenddessen durch diese Arbeit? Die kassieren, also wenn man anruft als Kunde, zahlt man 50, 60 Mark waren bei dieser Agentur. Mhm. Und dann gibt es halt einen Prozentsatz davon. Und wie viel hast du dann bekommen davon? 20 Mark pro Anruf. Ja, ist ja dann auch nicht so viel, ne? Nö. Aber es hat Spaß gemacht. Wie viele Jahre hast du es gemacht? Zwei Jahre. Und nur ist auch gut. Wenn Telefonsex, dann nur noch privat. Ja, klar. Frank, schön, dass du nochmal durchgekommen bist und dass du jetzt Ruhe hast. Da freuen wir uns alle. Ich wünsche dir was. Tschüss, ich dir auch. Ciao. Ciao. Am Telefon ist Doreen oder so, 19 Jahre, hallo. Hallo, Doreen. Doreen. Doreen. Ja. Doreen. Genau, also ich habe ein Problem, ich habe einen Freund und der ist Ausländer. Ja. Und ich bin ziemlich aufgeregt. Red einfach mal drauf los. Und welche Nationalität hat er? Er kommt aus Israel. Mhm. Und sein Visum ist ausgelaufen und er müsste jetzt zurück in sein Land. Mhm. Und das möchte er aber nicht. Er möchte hier in Deutschland bleiben und er möchte deshalb jetzt heiraten. Mhm. So, dass er dann hier bleiben kann. Aber wir sind erst seit einem Jahr zusammen und ich bin mir da noch nicht sicher, ob ich das möchte, weil es teilweise, ich liebe ihn zwar, aber ich bin mir da absolut nicht sicher, ob ich ihn heiraten möchte. Mhm. Und jetzt stehst du in der Zwickmühle, ihm seinen Herzenswunsch zu erfüllen, nämlich hier bleiben zu können. Dafür musst du ihn heiraten, du selbst aber nicht ganz sicher bist, ob du ihn heiraten möchtest überhaupt. Mhm. Und er rastet auch ziemlich aus, also wir diskutieren da fast täglich drüber. Mhm. Los. Jetzt frage ich mal, wie ist das denn rechtlich? Kann man, bestünde die Möglichkeit, also wenn er jetzt zurückgeht und er ist dann noch eine Weile wieder in seiner Heimat, dass ihr vielleicht in einem Jahr heiratet, kann er dann automatisch zurückkommen? Geht das? Das weiß ich nicht. Ich finde es bloß, dass wenn ich ihn heiraten würde, müssten wir 5 Jahre zusammenbleiben, um dass er überhaupt hier bleiben kann. Mhm. Und ich meine, 5 Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. Einfach so. Er will nicht zurück nach Israel? Nee. Warum nicht? Weil ihm gefällt es hier. Er hat jetzt hier Arbeit und er möchte absolut nicht zurück. Mhm. Mhm. Aber es ist ja nun sehr ernst zu nehmen, wenn du sagst, du bist ja unsicher. Das ist eigentlich schon eine Entscheidung. Die Unsicherheit sagt eigentlich schon, lass es sein. Naja, klar. Ne? Ich hatte auch schon mit einer Freundin darüber geredet und die hat auch zu mir gesagt, ich soll es lieber sein lassen. Aber da rastet einmal total aus. So hart es klingt, aber ich meine, wenn das jetzt wirklich eine ganz klare Entscheidung von euch beiden wäre, dass ihr euch heiß und innig liebt und für dich gar keine Frage wäre, dass du ihn auch heiraten würdest wollen, dann ist das klar, dann kann man sowas machen. Aber in diesem Fall wäre ich da auch sehr gebremst an deiner Stelle. Vor allen Dingen, ich denke so, wenn ich da mal jemanden treffe, den ich dann wirklich dolle liebe, dass ich dann erstmal sagen muss, ups, ich bin verheiratet oder sowas. Wie würdest du denn deine Gefühle zu ihm beschreiben im Moment? Mit gemischten Gefühlen. Mhm. Also du bist nicht euphorisch verliebt? Nee. Nein. Das ist es ja auch. Und, und alles andere wäre eine Scheinehe. Ja, teilweise das andere ja, wenn ich ihn wirklich nicht lieben würde, dann ja. Und ich meine, wenn das aufliegt, ist es genauso. Natürlich, natürlich. Dann muss er auch raus. Du hast ihm deine Bedenken gesagt und du hast es geäußert. Und dann tickt er aus, hast du? Ja, ziemlich. Was heißt austicken? Also, er brüllt dann rum und wird zwar nicht handgreiflich, aber... Nee, Doreen, also lass dich bloß nicht unter Druck setzen und entscheide so, wie du es innerlich für richtig hältst. Und es scheint mir ziemlich klar zu sein, dass du dir nicht heiraten möchtest. Hm. Und lass dir da kein schlechtes Gewissen einreden. Das ist dann nun mal so. Na klar. Ne? Und er ist nicht politisch verfolgt oder wo man irgendwie jetzt noch sagen könnte, oh, dem geht's dreckig oder so, wenn er zurück in sein Land geht. Er geht in keine Diktatur zurück, sondern in ein demokratisches Land nach Israel. Da würde ich mich überhaupt nicht beeindrucken lassen von ihm. Überhaupt nicht. Du machst dich nur unglücklich. Du machst dich nur unglücklich damit. Na klar, das habe ich mir auch schon überlegt. Mhm, ja. Und ich, deshalb wollte ich auch mit mal jemanden anderen sprechen, der also nicht mit der Situation bekannt ist und so. Ist klar, ist klar. Entscheide nach deinem Herzen und das Herz scheint Nein zu sagen, ne? Na klar, ich sehe es aber genauso wie du und ich find's gut, mal deine Meinung zu wissen. Alles Gute. Okay. Tschüss, Doreen. Ciao. Danke, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Erika. Und die ist 21. Ja, hallo Domian. Hier ist Erika. Guten Morgen. Morgen. Ich wollte noch mal kurz zu der ersten Anruferin sagen, wegen den Drogen, wegen ihrem Sohn. Ja. Das stimmt wirklich. Also er sollte das wohl doch sein lassen mit dem Hasch und Marihuana auch. Mhm. Weil das war bei mir auch mal so, dass ich Hasch geraucht habe und dann mit härteren Drogen auch angefangen habe. Also das ist gar nicht zu spaßen. Ich habe mit Heroin geraucht und so. Mhm. Das Schwierige ist nur als Eltern, dass man da nicht so den Moralapostel raushängen lässt, dass man einwirken kann. Ne? Ja. Das ist das ganz große Schwierige, die ganz große Schwierigkeit. Mhm. Man will ja auch nicht, dass die Kinder zumachen, ne? Und genau aus Trotz das Gegenteil dann veranstalten. Ja, er sollte halt bloß drauf hören, das wäre dann schon irgendwie besser. Mhm. Deswegen. Ja, auf jeden Fall mein Thema ist jetzt Telefonterror. Ich werde seit letzten Freitag oder eher gesagt Samstagmorgen 2-3 Uhr klingelte das Telefon. Ich war schon am Schlafen. Auf jeden Fall ging ich dran, sagte er, hallo und so. Und dann auf einmal fing eine Stimme an, ja, und leck meinen Schwanz und so. Und ich will mit dir schlafen und so weiter und so fort. Ne? Und Und dann dachte ich, habe ich gesagt, komm, wer ist da und so. Und ne, ich wollte halt den Namen wissen, ja, und ich krieg dich und so weiter und so fort. Ne. Und ich so, ja, wer ist denn da? Die ganze Zeit gefragt und so. Und er sagt einmal irgendwie von wegen, ja, du siehst so und so aus. Und der weiß, wie ich aussehe. Ich weiß ja nicht, wer das ist. Ich überlegen jetzt war es auch so, seit Samstag, Sonntag, also jede Nacht ist das so. Immer fast um die gleiche Zeit, 2-3 Uhr, klingelt das Telefon. Ich gehe dran und immer wieder sowas dann von wegen, er will mich umbringen. Er also bedroht mich halt. Er sagt, auch wenn ich zur Polizei gehen würde oder so, dann kriegt er mich auf jeden Fall. Er wüsste auch, wo ich wohne und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich schon immer Angst, aus dem Haus zu gehen. Ja, und ich musste heute aus dem Haus gehen, weil ich was ich zu erleben hatte. Und da habe ich mich andauernd umgedreht, weil ich so eine panische Angst hatte irgendwie, dass irgendwie auf einmal einer hinter mir steht und ne, ich vielleicht halt ein Messer am Rücken habe oder so. Ne? Also das geht jetzt seit Freitagnacht so. Ja, also Samstagmorgen 2-3 Uhr. Ja, und du hast dich in der ersten Nacht länger mit ihm auch unterhalten oder hast du länger in der Leitung geblieben? Naja, nicht direkt, sagen wir mal 3-4 Minuten ungefähr. Ist schon viel zu lang. Wieso? Ist schon viel zu lang. Weil die, also solche Leute, die sowas machen, genau darauf es abzielen, dass sie die Frauen oder die Leute so lange wie möglich versuchen, am Telefon zu halten. Im Prinzip muss man sofort aufknallen, wenn man so einen Idioten am Telefon hat. Du brauchst doch nicht großartig fragen, wer ist denn da oder so. Das ist völlig irrelevant. Ich meine, mich stört das irgendwo. Ja. Und ich meine, ich komme dann sozusagen auch gar nicht zum Schlaf. Nur du hast sowieso überhaupt keine Chance, auf den großartig toll einzureden, weil das galt den wahrscheinlich noch mehr auf. Ja, ich habe halt Schiss, irgendwie aus dem Haus zu gehen. Ja. Ne? Und hast du einen Anrufbeantworter? Ja. Ja, also den würde ich dann schon mal per se immer eingeschaltet lassen. Jetzt, ob du zu Hause bist oder nicht zu Hause bist, du kannst deinen Freunden und Verwandten ja sagen, die sollen drauf sprechen und wenn du da bist, gehst du dran. Da hast du schon mal so eine Barriere. Ja. Und wenn es zu doll wird, würde ich mich schon an die Polizei wenden. Ja, aber ich meine, er sagt ja irgendwie, wenn ich mich irgendwie an die Polizei wenden würde, bitte das vorhin so rauskriegen und dann wäre ich halt dran. Also da ist natürlich auch immer sehr viel Bluff bei diesen Anrufen um die Frauen. Meistens sind es ja Frauen, die da eingeschüchtert werden, um sie eben zu verängstigen. Ich würde jetzt mal noch ein bisschen warten, vielleicht mit dem Anrufbeantworter das so machen, überhaupt nicht in Kontakt treten mit dem Typ. Und wenn die Angst zu groß wird, geh zur Polizei, wende dich vertrauensvoll an die Leute. Ja, bloß der weiß halt, wie ich aussehe und alles. Der weiß, wo ich wohne. Das ist es ja. Und ich meine, meine Nummer weiß er jetzt auch. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, zur Polizei gehen, ja. Es gibt ja auch eben die Möglichkeit der Fangschaltung. Ne? Und dann hat man direkt schnell raus, wer es ist. Wie teuer ist denn sowas? Weißt du das? Ich weiß es gar nicht genau. Und ich weiß auch nicht genau, wenn jetzt ein wirkliches kriminelles Delikt da irgendwie vorliegen sollte, ob man das vielleicht nicht irgendwie sogar, ich weiß nicht, wie finanziell stark du bist, ob man das nicht irgendwie über irgendwelche Hilfen abrechnen kann. Da wird es sicher Mittel und Wege geben, wenn du nicht so gut bei Kasse bist, dass man dir da hilft. Ja, bloß ich habe halt Angst, dass das dann nachher, oder was heißt nachher, in einer halben Stunde oder Stunde, vielleicht wieder genauso ist. Weil es jetzt ist immer, dass so war, dass es um die gleiche Zeit war, um 2-3 Uhr. Und dann gehe ich da halt dran, weil ich denke, Mann, wer kann das sein, es können meine Eltern sein, irgendwas passiert sein können. Na gut, aber mit dem Anrufbeantworter ist das schon mal eine Möglichkeit, ne? Du kannst deinen Eltern sagen, sie sollen immer drauf sprechen und dann gehst du ran, wenn sie es sind. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das sage ich auch immer wieder hier in der Sendung, in ähnlichen Vorfällen, sich an den Weißen Ring zu wenden. Hast du schon mal von gehört? Gehört, ja, aber ja. Ich weiß nicht. Das ist eine Beratungsstelle, wo du auf jeden Fall erstmal Beratung einholen könntest, für den Fall, in dem du in der Situation, in der du da lebst, wenn du dir unsicher bist, zur Polizei zu gehen. Und was sagen die mir, Idioten? Das ist vollkommen anonym, das sind ganz seriöse Leute, die da arbeiten und die können dich in deiner konkreten Situation auch beraten. Zum Beispiel auch solche Dinge klären, was die finanzielle Abwicklung angeht. Und wie kriege ich die Telefonnummer irgendwie? Zum Beispiel von uns, wenn du jetzt gleich auflegst, rufen wir dich zurück und dann geben wir sie dir. Das wäre gut. Okay. Und es ist so, dass mein Freund, den hatte ich das ja auch gesagt gehabt, ne? Und der kümmert sich da eigentlich drum, der interessiert das anscheinend gar nicht. Dein Freund? Ja. Ja. Ich habe ihm das erzählt, wann war das? Gestern, ja. Hatte ich ihn angerufen, habe ich ihm das erzählt, ja, hör mal zu, ich werde seit Samstag, also Freitagnacht, Samstagmorgen angerufen, ich werde terrorisiert und so weiter und so fort. Ich werde bedroht sozusagen, ich soll jetzt zur Polizei gehen, wenn, dann würde ich umgebracht werden. Also ja, vielleicht ist das ja nur ein Spaß und so weiter und so fort. Also er nimmt das nicht so ernst. Nee, eben nicht. Erika, leg mal auf, wir rufen dich gleich zurück. Ja? Alles klar? Okay, danke schön. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen, Horst. 42, guten Morgen. Gut geraten. Ja. Was meinst du, was ich hier hell sehen kann? Ja. Na, die Fangschaltung, das kostet 80 Mark für 2 Wochen. Das kostet 80 Mark? Für 2 Wochen. Aha, das ist der neueste Preis, wusste ich nicht. So, habe ich heute im Fernsehen gehört. Ja gut, wissen wir das auch. Ja. Dein Thema. Ich bin 42, noch jungfräulich. Ich hatte ja schon mal angerufen. Ja. Ich habe jetzt eine Frau ein bisschen näher kennengelernt, also geknuddelt habe ich mich schon ein bisschen mit ihr und so. Mhm. Aber küssen lassen wollte, will sie sich nicht und na, irgendwie bin ich auch nicht ganz hier der richtige Typ für sie. Mhm. Aber wie gesagt, ich... Und wie hast du sie kennengelernt? Ich hatte eigentlich vorher kennengelernt an der Volkshochschule, war mit so einem Kommunikationskurs. Mhm. Und jetzt habe ich sie so mal wieder getroffen und hatte sie so mal besucht und so. Aha. Ja, aber naja, ganz ihr Typ bin ich nicht so. Und, ja. Wie weit ist jetzt die Annäherung schon gelaufen? Ach ja, wir hatten uns ein bisschen geknuddelt, das erste Mal in diesem Jahrzehnten Busen angefasst, aber ja. Sie mag es nicht so ganz. Also ja. Besonders weit komme ich. Und wie hat sie denn darauf reagiert? Hallo? Nun ist er weg. Hallo, Horst? Nein, nun ist er weg. Dann machen wir weiter mit Christa und die 37. Ja, hallo, mein Christa. Name ist Christa. Ja. Und ich habe folgendes Problem. Ich habe Übergewicht und ich habe mehrere Diäten schon hinter mir. Herbalife, Basiskost etc. Das sind so die Fachbegriffe für alle Leute, die sich damit auskennen. Ja, also ja. Das ist wahnsinnig. Ich habe Unmengen Geld ausgegeben. Ich habe mir Nadeln ins Ohr setzen lassen. Mhm. Im Endeffekt hat es gar nichts gebracht. Und zwar, ich habe vielleicht in den ersten Wochen 5 Kilo abgenommen. Diese Basiskost, dieses Herbalife, muss man mit Milch anrühren. Da ich keine Milch mag, muss ich das mit Wasser anrühren. Das schmeckt scheußlich. Mhm. Und wenn du das 14 Tage lang getrunken hast, dann kriegst du das nicht mehr runter. Mhm. Dann habe ich das abgesetzt und dann habe ich natürlich 10 oder 15 Kilo wieder drauf gehabt. Mhm. Meine ganzen Diäten, die ich bis jetzt eingehalten habe, das hat mir erbracht. Ich habe 107 Kilo gehabt und bei 150 Kilo habe ich aufgehört. Mhm. Dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und dem habe ich die Situation geschildert. Bei welcher Größe noch? Sag's kurz, um sich das bei 1,76. Ja. Ich habe dem Hausarzt meine Situation geschildert. Ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr leben. Ich habe so Probleme mit meinem Mann. Er ist Fernfahrer, er mag nur dünne Frauen. Mhm. Und ich wollte mich am Magen operieren lassen, dass man mir den Magen verkleinert, weil ich habe halt das Laster, ich esse gerne Schokolade. Mhm. Und so, wenn ich nach normalen Essen gehen würde, müsste ich rank und schlank sein, aber halt die Süßigkeiten, das ist mein Laster. Und der Arzt hat gesagt, nein, ich probiere es. Probieren Sie das mal mit Isomeride. Das sind Tabletten, die sind verschreibungspflichtig. Die muss ich aber privat in der Apotheke kaufen. Mhm. Die habe ich dann jetzt 3 Monate lang genommen. Und siehe da, ich habe 18 Kilo abgenommen. Mhm. Zwischendurch musste ich die aufhören zu nehmen, weil ich operiert worden bin. Und jetzt nach meiner Operation habe ich dann wieder damit angefangen. Und aber nicht eine Magenoperation? Nein, das war was anderes. Nein, ich hatte am Eierstock eine Kiste und die Wuchs und die musste halt entfernt werden, weil man nicht wusste, ob das bösartig oder gutartig war. Und jetzt habe ich dann wieder damit angefangen und dann hatte meine frühere Hausärztin mir, der habe ich darüber gesprochen, weil diese Tabletten erhöhen den Lungenkreislauf. Ja. Und die sagte, nimm das um Gottes Willen nicht mehr, da bekommst du Luft in die Lunge, du wirst da total krank von. Und jetzt habe ich natürlich eine panische Angst, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich tun soll. Dann habe ich meinen Hausarzt drauf angehalten und der sagt, ja, sagt doch, ich könnte auch über Straße gehen und überfahren werden, das wäre dasselbe. Also er spielt das runter und die ehemalige Ärztin, die andere Ärztin warnt dich eindringlich davor, vor diesem Medikament. Ich könnte da wahnsinnig krank von werden, also dass man mir hinterher mit einer Hohlnadel durch die Rippen in die Lunge stechen würde. Sagst du nochmal das Medikament? Isomeride nennt sich das. Isomeride? Ja. Isomeride. Und da steht in dem Beipackzettel auch drin, dass das den Lungenkreislauf erhöht, aber als Laie und nicht als Arzt weiß man ja gar nicht, was das ist. Also mich würde das auch extrem verunsichern, wenn ein anderer Arzt da auf jeden Fall warnende Worte spricht. Ich würde einen Dritten hinzuziehen, ganz dringend, Christa. Ja, und zwar bei mir ist Folgendes noch. Ich habe Asthma durch Baumpollen- und Gräserallergie, damals ausgelöst in meiner Schwangerschaft durch Heuschnupfen. Und natürlich, jetzt habe ich eine panische Angst, die weiterzunehmen. Ja. Obwohl die mir eigentlich helfen. Ich will ja auch irgendwann mal wieder 65 Kilo wiegen. Na gut, aber wenn es ein medizinisches Risiko gibt, dann ist das natürlich verdammt ernst zu nehmen. Und das musst du rauskriegen. Dann geh noch zu einem dritten oder gar zu einem vierten Arzt und lass dich beraten. Um Gottes Willen. Nicht, dass daraus noch eine viel schlimmere Krankheit entsteht und du dir hinterher sehr große Vorwürfe machst. Ja, aber ich möchte ja so gern dünn werden. Ja, aber du willst doch auch gesund sein, Mensch. Ja, aber was nutzt es dir, dünn zu sein und sterbenskrank da zu liegen? Das ist doch gar keine Frage. Ja, du weißt gar nicht, wie das ist, wenn man einen Mann hat, der nicht zu einem steht, weil man so dick ist, ja? Mhm. Früher war ich nie so dick. Ich habe immer 65 Kilo gehabt und nach meinen Kindern und nach der vielen Schokolade, wollen wir dabei sagen, bin ich halt so dick geworden. Mhm. Das ist schlimm, ja. Mhm. Also das nehme ich auch sehr ernst und ich glaube auch, dass du sehr große Probleme hast. Aber dieses hat überhaupt gar keine Relevanz bei der Frage, ob du diese Tabletten nehmen sollst oder nicht. Solange eine Gefahr von diesen Tabletten vielleicht ausgehen könnte. Und wenn ein Arzt das schon mal sagt, dann würde ich schon mal denken, na, wer weiß. Ja, der eine Arzt ist ein Internist und der mir die verschrieben hat, ist auch ein Internist. Mhm. Na gut, drum, geh noch zu einem anderen Arzt, geh noch zu einem vierten Arzt. Mhm. Super wichtig, Christa, ja. Super wichtig, wirklich. Ist gut. Damit ist nicht zu spaßen. Ne? Recht herzlichen Dank für deine Meinung. Viel Glück. Gut, danke. Tschüss, schön. Ciao. Tschüss. So, 1:30 und 55 Sekunden, eine kleine Pause. Hier ist 1Live Domian, Talkradio aus Köln, von 1Live, angeschlossen das WDR Fernsehen heute Nacht, offenes Talkradio, freie Themen. Meine Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22, beides ist kostenfrei. Und wenn ihr faxt, bitte schreibt ein paar Worte zu eurem Thema auf das Fax und bitte, weil das immer wieder vorkommt, muss ich es auch immer wieder sagen, vergesst die Telefonnummer nicht, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können und wir hier in der Sendung dann miteinander plaudern können. Ich begrüße herzlich den Lars und der ist 27. Hi. Lars. Hallo. Ja, ja, hallo Domian. Ja. Ich wollte auf die erste Gesprächspartnerin von dir Stellung nehmen. Die Elke. Ja, genau. Sie hatte, glaube ich, Probleme mit ihrem Sohn, weil er Haschisch raucht und Ecstasy nimmt und 14 Jahre alt ist und ziemlich exzessiven Konsum auch hat. Okay, also für 14 weiß ich nicht, Jahre. Ob er einen extremen Ecstasy-Konsum hat. Mehr Marihuana, ja, so wie okay. Ich es verstanden habe. Ich wollte mich dafür aussprechen, dass man zwischen synthetischen und natürlichen Drogen eine gewisse Unterscheidung vornimmt. Ja. Ich glaube, dass wenn man Marihuana raucht, dass es was anderes ist, als wenn man Ecstasy-Pillen einwirft oder Trips nimmt oder irgend sowas. Sagt auch keiner was gegen. Und ich bin auch der Letzte, der bei Haschisch da die große Verteufelungsaktion betreibt. Okay. Ich glaube aber trotzdem, wenn man 14 Jahre alt ist, dass man einen 14-jährigen Jungen da schon zur Vorsicht mahnen soll. Das ist sicherlich richtig, auf jeden aber Fall. Ich denke auch in Erziehungsgesprächen oder in Maßnahmen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte selber ein Kind oder was in diese Problematik eintaucht, denke ich, dass es wichtig ist, da zu unterscheiden. Sehe ich auch so. Ich glaube, die Elke war auch ganz gut informiert und wenn sie jetzt noch Kontakt zu einer Drogenberatungsstelle sucht, was ich hoffe, kriegt sie wahrscheinlich noch mehr Infos und vielleicht auch Infos, wie man halt in solchen Fällen sich verhält, Jugendlichen gegenüber. Ich habe es gerade ja schon gesagt, finde ich, wie würdest du dich denn verhalten, wenn du einen Sohn hättest, der 13 Jahre alt ist meinetwegen und du kriegst das mit? Du würdest ja auch nicht sagen, raucht dir einen Joint nach dem anderen, was das Zeug hält. Würdest du auch nicht tun. Nicht einen Joint nach dem anderen, was das Zeug hält, aber ich denke, es ist wichtig zu unterscheiden, ob jemand nun wirklich künstliche Dinge nimmt, die okay, das ist das Kapitel man wirklich nicht, wo man nicht auch, ich meine, wenn du irgendeine Pille irgendwo kaufst, dann weißt du nicht, was drin ist. Okay, wir reden jetzt von Marihuana ist eine relativ natürliche Sache und trotzdem. Okay, 14 ist vielleicht ein bisschen früh. Das ist okay, das ist klar. Aber ich denke, alles in einen Topf zu werfen, bedeutet auch, das auch gleich zu machen irgendwo. Ja. Und die Gefahren sind einfach nicht gleich. Ja, aber das ist auch, glaube ich, kein Thema. Das hat die Elke vorhin auch so gesagt und ich habe es jetzt auch nochmal so gesagt. Du hast völlig recht. Ne? Okay. Dennoch trägt man natürlich als Elternteil eine hohe Verantwortung. Ne? Und man möchte natürlich auch nicht, dass sein Sohn oder die Tochter zu früh in diese Szene hineinrutscht. Und wenn es denn auch nur in Anführungszeichen Marihuana ist. Ne? Das ist absolut richtig. Ja. Mein Lieber, das war's. Danke für deinen Anruf. Jo, tschüss. Ciao. Herzlich willkommen, Ilse, und die ist 68. Ja, hallo Domia. Ja, hallo. Ich höre dich sehr oft. Aha. Und ich habe eine ganz, ganz große Bitte an dich. Ja. Mein Lebensgefährte ist vor 2 Jahren gestorben. Mhm. Wir haben zusammengelebt wie die Kinder. Nur ich ziehe mich zurück wie eine Schnecke. Wir hatten einen sehr großen Bekanntenkreis, ja. Mhm. Mhm. Und sie sind alle zu zweit und ich bin alleine. Mhm. Ich sitze nur zu Hause. Ich habe zwar ein sehr gemütliches Heim, ja. Aber ich suche jemanden, der auch leidet, ja. Und mit dem ich mich ein bisschen zusammentun kann. Der auch einen Partner verloren hat. Ja. Ja. Ein Mann oder ist es egal? An und für sich egal, darf auch ein Mann sein. Also es geht um das Gespräch und um das die miteinander Austauschen der Erfahrungen und Gefühle. Ja. Ja. Und wenn es geht, denn so klein? Wie so klein? Wie meinst du? Von der Körpergröße her? Ja. Ja, also der Mann, wenn es ein Mann ist. Ja. Und ich spiele Skat, ich spiele Schach, ich spiele alles Mögliche. Ja. Also ich bin jetzt langweilig für mein Alter, ja. Ja. Und da ich dir schon oft zugehört habe, warst du irgendwie so, weißt du, im hinterzigen Köpfchen. Ja. Ilse, ich mach das ja im Prinzip nicht gerne, so eine Kontaktbörse hier. Weil wir dann nur noch solche Dinge hier hätten in der Sendung. Aber da du jetzt schon mal dran bist, wollen wir dir gerne behilflich sein. Das ist wirklich sehr, sehr lieb von dir. Wenn sich jemand meldet und das jetzt hier mitgehört hat, werden wir gerne Kontakt herstellen. Jetzt will ich dich aber noch was anderes fragen. Du hast gerade gesagt, dass ihr früher einen großen und netten Bekanntenkreis hattet. Und die sind alle zu zweit, Domian. Haben die sich jetzt von dir zurückgezogen oder du von denen? Ich habe mich von denen zurückgezogen. Warum? Weil die zu zweit sind? Weil die zu zweit sind. Und wenn du alleine bist, ja, ich habe mich vorhin verschluckt. Ja, macht ja nichts. Wenn du dann da alleine dazwischen sitzt, dann kommst du dir so blöde vor. Meinst du denn, wirst du auch blöd behandelt? Oder Nee, du wirst nett von den Leuten behandelt. Ja. Deswegen, ich werde auch eingeladen, aber so, wenn du so alleine, ja. Aber Ilse, meinst du nicht, dass sie dir da vielleicht zusätzlich doch auch noch einen kleinen Ruck geben solltest? Wenn die Leute nett zu dir sind, dass du auch ein bisschen über deinen Schatten springst, dann hast du halt auch Abwechslung und Domian, ich habe das versucht, ja. Und es ist furchtbar, wenn du da alleine sitzt, ja. Ich habe eine Bekannte, die ist etliche Jahre jünger wie ich, die ist auch alleine, die ist genauso, die zieht sich auch zurück, ja. Und wer das denn durchgemacht hat, der versteht es denn. Und mit dieser einen Bekannten funktioniert der Kontakt auch nicht so gut? Domian, die geht arbeiten, ja, noch. Ja. Und sie trinkt auch etwas Alkohol und das stört mich halt eben. Ja. Ja. Also kurz und gut, du fühlst dich einsam. Sehr. Und du fühlst dich nicht so wohl im Kreis von älteren Pärchen. Nee. Mhm. Weißt du, ich habe sehr viele junge Bekannte, ja, aber da möchte ich mich mit der da reinmischen und fuddle, ja. Wobei, Ilse, ich will dir mal was sagen. Vielleicht solltest du dir ein bisschen weniger da einen Kopf machen. Ich will ja, ich kann das so aus meinem Verwandtenkreis erzählen. Da gibt es auch ein paar alleinstehende Frauen, die immer schon doch auch zu den, wenn sich die Leute treffen, die anderen Pärchen, die älteren Pärchen, die immer gern gesehen sind und dazukommen. Und dieses Argument ist mir vertraut. Es gibt eine ältere Tante, die ich habe, die hat mir auch immer gesagt, Jürgen, ich gehe da gar nicht gerne hin, das ist immer Mann und Frau. Und da habe ich zu ihr gesagt, geh doch einfach mal ein paar Mal hin und versuch gar nicht mal so drüber nachzudenken. Und dann hat sie sich ein paar Mal überwunden und mittlerweile funktioniert das so schön, so gut, und sie sagt, das ist immer so schön, wenn wir gemeinsam irgendwie Kaffee trinken oder mal eine Fahrt machen im Sommer oder was weiß ich, dass du vielleicht doch ein bisschen mal gegen deine eigenen Meinungen da so angehst, auch mit den jungen Leuten, wenn die dich doch einladen, geh doch hin, vielleicht hast du einen schönen Tag mit denen. Weißt du, ich meine, ich habe die Kontakte, die kommen hier zu mir oder laden mich zum Kaffee ein, ja. Aber, wie soll ich sagen, die Partys, die tanzen und haben die Hippie-Musik und so weiter und so fort. Also, das ist dann so ganz mein, verstehst du? Also, du suchst möglichst einen männlichen Bekannten, der ebenfalls seine Frau vielleicht verloren hat. Ja, und auch leidet. Und darunter auch deshalb sehr traurig ist. Und den würdest du gerne kennenlernen. Sag doch noch, aus welchem Bereich du anrufst. Süddeutschland, Norddeutschland? Hanau, Frankfurt. Frankfurter Bereich, Hessen, sagen wir so im Hessen-Bereich. Ja. Okay. Gelnhausen. Ja. Die Ecke der Kreis. Okay. Liebe Ilse, wenn sich ein netter älterer Herr bei uns meldet, dann stellen wir den Kontakt her. Ich wünsche dir von Herzen an. Das Einzige, was ich habe, was ich jetzt im Moment liebe, mir ist vor Weihnachten eine kleine Katze zugelaufen. Mhm. Ja, und das ist, wo ich halt meine Liebe dran hänge. Ja, dann kümmere dich richtig nett um die Katze. Wie heißt sie? Wie hast du sie genannt? Mitzi. Mitzi. Liebe Ilse, ich drücke dir die Daumen. Alles Gute. Ich bedanke mich, Domian. Tschüss, liebe Ilse. Du lachst so süß. Tschüss, Ilse. Ciao. Ciao. Jetzt ist die Babsi. Ja, hi. Hi. 20. Hallo. Süße 20. Süße 20, klar. Na? Ja, was noch? Nee, ich frage jetzt nach deinem Thema. Ach so. Nee, darf ich vorher ganz kurz was anderes sagen? Bitte, ja. Nur kurz zur Ilse. Sie sollte nicht jemanden suchen, mit dem sie leiden, sondern mit dem sie lachen kann. Mhm. Also, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, das Beste, um sowas zu vergessen, beziehungsweise mal auf die Seite zu schieben und überhaupt neuen Kontakt herzustellen. Mhm. Nicht jemanden zu suchen, mit dem man zusammen weinen kann, sondern mit dem man Spaß haben kann. Am besten ist es natürlich, wenn man mit jemandem weinen kann und mit jemandem lachen kann, ne? Das. Klar. So. Ja, also eigentlich geht es bei mir darum, da hat zwar ein Mädel angerufen, die wurde am Telefon belästigt und dergleichen, ja. Ich meine, ich habe ganz genau die gleichen Erfahrungen gemacht und das kommt doch des Öfteren vor, dass auch die Leute wissen, wo man wohnt. Mhm. Die kennen einen von der Arbeitsstelle, unterhalten sich vielleicht sonst ganz normal mit einem. Und ich habe mich dann mal mit einem befreundeten Polizisten unterhalten, was man da machen kann. Mhm. Und dann hat er gemeint, ja, also die Polizei kann da eigentlich nichts ausrichten, solange nichts passiert ist. Mhm. Dann habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, dass ich zuerst ein bisschen niedergemetzelt werden muss, bis sich da überhaupt irgendwas tut. Mhm. Aber es gibt entweder die Möglichkeit einer Fangschaltung, wie du auch gesagt hast, oder beziehungsweise sich eine Geheimnummer geben zu lassen. Wenn es dann ganz schlimm wird, ne? Wenn es dann ganz schlimm wird, ja. Aber gut, die Geheimnummer ist nicht das große Problem. Na, übel ist nur, wenn der Typ dann auch noch die Adresse weiß, dann nutzt er die Geheimnummer auch nicht so viel, ne? Naja, aber das Öfteren, ich weiß nicht, ob er genau die Adresse gesagt hat, wo sie wohnt. Das weiß ich, er hat zumindest vorgegeben, er wüsste es, wobei man das auch nicht glauben muss unbedingt. Ne? Also ich meine, wie gesagt, er kann sie mal in der Arbeit gesehen haben oder dergleichen und Ich glaube wichtig, dass man sich dann erstmal nicht so sehr einschüchtern lässt. Nee, überhaupt nicht ins Boxhorn jagen und vor allem nicht beschimpfen. Nicht beschimpfen, weil das gibt ihnen noch viel mehr, wenn man ihnen sagt, du. Also zurückbeschimpfen dann, ne? Ja. Also wenn man ihnen dann diese unflätigen Ausdrücke sagt, die man so gerne sagen möchte. Mhm. Mein Standardspruch ist eigentlich immer, Junge, wenn du Asthma hast, geh ins Krankenhaus, weil anders kann man ihnen irgendwie nicht beikommen. Ja, wie lange bist du denn belästigt worden? Also bei mir kommt es immer mal wieder, wenn mein Vater hingeht, es wird aufgelegt, beziehungsweise also wenn ich bei mir zu Hause bin, in meiner Wohnung mit meinem Freund, dann, also es ist immer ganz unterschiedlich, es kommen immer wieder alle möglichen Anrufe. und eine Telefonnummer rauszukriegen, ist so einfach. Mhm. Also, ja, ja. Hast du denn auch schon mal mit einer Fangschaltung gearbeitet? Nee, das habe ich noch nicht, aber also ich hab, weiß es von einer Freundin, die, also wie gesagt, es passiert alle Nase lang, von einer Kollegin von mir, die arbeitet mit mir und die hat das über eine Fangschaltung laufen lassen und schon als dieses, ja, also ich weiß nicht, da kommt irgendwie dann auch so ein Spruch oder sowas, keine Ahnung. Und sie haben das halt dann zurückverfolgt und es war wirklich jemand ihr völlig Unbekanntes. Und da hätte sie sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen müssen, weil der wusste garantiert nicht, wo sie wohnt oder sonst was. Also dein Rat ist, ich fasse es nochmal zusammen, sich auf keine große Kommunikation mit den Leuten einlassen. Fall, nee. Und wenn es ganz dicke kommt, Fangschaltung, Geheimnummer. Und gegebenenfalls, wenn man die Fangschaltung dann hat schalten lassen, dann schon mit der Polizei in Kontakt sein. Ne? Ja. Weil man könnte dann ja auch eine Anzeige stellen. Ganz genau. Erstatten. Beziehungsweise, wenn, sollte sie einen Freund zu Hause haben, ist es ideal, wenn sie abnimmt und dann ihn weitersprechen lässt. Mhm. Weil das schreckt schon ganz heftig. Genau, das sind so die kleinen psychologischen Tricks. Ne? Ja, und übrigens, der Trick mit der Trillerpfeife hilft schon lange nicht mehr, weil die meisten machen das über eine Freisprechanlage und das juckt sie dann eigentlich relativ wenig. Das gab es früher so, ne? Dass man so in den Telefonhörer extrem laut reinpfeifen sollte, damit das Trommelfell da mal zutiert. Das ist relativ unangenehm, ja. Und also wie gesagt, bei mir war es zweimal eine Freisprechanlage, das hört man ja auch. Ja. Und das juckt ihn dann eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Liebe Babsi, danke für den Anruf. Okay, tschüss. Gut. Ciao. Mike. Ja, hallo Domian. Ebenfalls, 20 Jahre. Ja, hallo Domian. Der Club der 20-Jährigen. Hallo. Ja. Es geht um meine Schwester. Mhm. Und zwar, sie hat zeitweise Lähmungserscheinungen. Sie ist 17 Jahre alt. Mhm. Und wenn ich mal kurz das Krankheitsbild schildern kann. Mhm. Es fing an letztes Jahr im Januar, Mitte Januar, da hatte sie einen Rollerunfall. Mhm. Und sie wurde halt geröntgt auf Halswirbelsäule, Becken, alles Mögliche. War alles ohne Befund. EEG war mehrmals ohne Befund. Und am 4. Februar 96 stellte sich dann eine Parese des rechten Arms ein. Eine was? Und der rechten Hand. Eine was? Eine Lähmung. Ja. Und zwar EEG und EMG waren beides auch wieder ohne Befund. Mhm. Und die Kernspindomographie am Schädel und Halswirbelsäule war auch ohne Befund. Ja. Sie muss dann im Mai, wurde eine Fraktur der fünften Rippe rechts festgestellt. Aber trotzdem war weiterhin noch die Lähmung da. Mhm. Nach einer Plexusabklärung durch Kernspindomographie, die wiederum ohne Befund war, wurde sie halt mit Infusionen und Injektionen im rechten oberen Thoraxbereich behandelt. Mhm. Es waren alles Vitaminpräparate. Und danach bekam sie dann Ende Mai für circa 2 Wochen massive spastische Krämpfe in der Hand. Nach dieser Behandlung? Nach dieser Behandlung. Mhm. Aber nach Abklingen der Krämpfe war Hand und Arm wieder funktionsfähig. Mhm. Sie musste halt dann durch diese ganzen Sachen, weil sie die Klassenarbeiten nicht mitschreiben konnte und so die Klasse wiederholen, da hatte keiner halt Verständnis dafür. Mhm. Und sie machte dann Urlaub in Spanien und da bekam sie beim Volleyballspiel einen Ball wieder auf die rechte Thoraxseite und musste aus dem Urlaub heimkommen, da sie Atemnot hatte und nach 2 Tagen schon wieder die Lähmung eintritt vom rechten Arm und rechten Hand. Ja. Und es erfolgt die gleiche Behandlung wie oben und die ganzen also die ganze Kernspindographie und alles Mögliche war auch wieder ohne Befund. Mhm. Und nach den Krämpfen war dann halt 2 Wochen später, 2 Wochen später die Hand wieder in Ordnung. Mhm. Und dann ging es im September, fing es dann wieder so an. Mhm. Und also es ist eine komplizierte, nicht durchschaubare Krankheitsgeschichte, ein Krankheitsbild. Ja. Ja, also, wie ist der Stand der Dinge jetzt? Es ist jetzt so. Die Sache wurde mit der Hand geklärt. Mhm. Bis Anfang Januar war dann eigentlich alles wieder weg. Mhm. Und zwar wurde sie auf Viren untersucht, die eventuell Nerven befallen können. Mhm. Da die Untersuchung halt keine charakteristischen Symptome aufwies, befand man eine Liquor-Untersuchung für nicht erforderlich. Das ist eine Untersuchung des Rückenmarks. Mhm. Also eine lange, komplizierte Sache. Mhm. Du hast einen bestimmten Grund gehabt, weswegen du angerufen hast. Ja, Ende Januar ging das dann mit der Hand wieder los und sie wurde mit einer Krankengymnastik nach Volta, wurde das Ganze dann behandelt und es ging direkt zurück. Mhm. Jetzt ab März fing es jetzt an, dass sie in den beiden Beinen Bewegungseinschränkungen mit Innenrotation beider Füße hat. Lass mal ein bisschen die Fachbegriffe raus. Was heißt jetzt Innenrotation? Das ist wie beim Spastiker. Mhm. Die Beine stellen sich nach innen und sie läuft wie ein Spastiker. Ah, ja. Sie kam dann ins Krankenhaus jetzt und sie war da eine Woche und während da wurden jetzt wirklich von den Ärzten alle möglichen Untersuchungen gemacht. Und nach zwei Tagen ging das dann aber wieder von selbst weg. Und jetzt hat sie es seit vorgestern wieder. Und Du hattest ein bestimmtes Anliegen, weswegen du angerufen hast. Ja, ich hoffe, dass irgendjemand dieses so ein Krankheitsbild kennt oder so. Oder vielleicht die selber Erfahrung gemacht haben, weil kein Arzt weiß irgendwie weiter. Es geht jetzt alles auf die Psyche, dass es vielleicht psychische Probleme sein könnten oder sonst was. Und dass, falls irgendjemand da eine Ahnung hat, was das sein könnte oder... Also man hat überhaupt keine Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte. Null, absolut. Null. Und ihr habt den Eindruck, dass ihr schon bei guten Ärzten seid? Meine Schwester hat ungefähr im letzten Jahr fast jeder Arzt hier in der Umgebung gesucht. Sie hat fast überall vorgesprochen und jeder hat nichts gefunden. Sie haben also ich muss echt sagen... Also wart ihr auch in irgendeiner Uniklinik? Ja, Uniklinik waren wir auch. Ja. Und wie gesagt, das belastet halt jetzt meine Eltern besonders ziemlich, weil sie ist jetzt 17 Jahre, geht noch in die Schule und jetzt schon wieder genau dasselbe mit den Beinen. Also du hast das jetzt recht ausführlich geschildert. Ich hoffe, dass irgendjemand kennt das Problem. Sollte das so sein, werden wir euch informieren. Ja, wäre nett. Okay, Mike. Sonst grüßlos an deine Sendung. Danke und schöne Grüße an deine Schwester und trotz der traurigen Sache im Moment alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Ciao. Heike ist am Telefon. Heike? Ja, hallo? 34. Ja? Ja. Ich bin da, ja. Ja, du bist da. Und wie? Und mein Thema ist, mein Sohn haben sie heute der Schule verwiesen. Aha. Und zwar war es so, also über die letzte, geht jetzt in die 8. Klasse, er ist 14 Jahre alt. Und hat halt immer schon ein bisschen Probleme gehabt mit der Disziplin. Es ist aber nicht so, dass er jetzt hier, ja, wie soll ich sagen, er ist nie... So schlimm ist der Junge nicht, das ist ein lieber Kerl, also... Es muss ja jetzt irgendwas vorgefallen sein, ne? Irgendein Hammer wahrscheinlich, oder? Nee, das ist ja gerade das. Wenn es ein Hammer gewesen wäre, hätte ich es ja verstanden. Aber es ist so, ich habe mit der Schule regelmäßig Kontakt. Wirklich, ein gutes Verhältnis eigentlich. Ich habe immer gesagt, wenn irgendwas ist, sagt mir Bescheid. Und nee, es ist nichts. Und vor Ostern, also in der Woche, vor den Osterferien, haben sie ihm dann den Schulausschluss angedroht. Mit welcher Begründung? Ja, dass halt seine ganze Art und Weise, so geht's nicht. Also konkret haben sie mir nie was gesagt, sondern nur im Allgemeinen. Aber das muss man doch begründen. Also man kann doch nicht jemanden von der Schule schmeißen, nur so im Allgemeinen, weil die Art und Weise nicht gefällt. Ja, das ist... Was ist das für eine Schule? Das ist eine Mittelschule. Ja. Und das ist genau das Problem, also das ist eigentlich das Problem, was ich habe. Ich habe ständig mit den Lehrern Aussprachen gehabt, ne? Also hast du jetzt, nachdem es passiert ist, ne, heute... Heute habe ich eine Aussprache gehabt, noch einmal eine. Habe ich darum gebeten. Mit dem Direktor? Mit dem Direktor und mit Fachlehrern, aber es war wieder so wie immer. Die Fachlehrer, bei denen mein Sohn Probleme hat, die sind da gewesen, haben auf dem Jungen rumgehackt und haben gesagt, ja, er ist derjenige welche. Ja, was denn? Was macht er denn? Ja, das sind, also das, konkret haben sie mir nichts gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Er spielt mit einer Milchflasche Fußball. Unter anderem. Aber das ist er ja nicht alleine, da sind ja immer andere mit dabei. Aber die haben meinen Bengel, den haben die sich rausgepickt und irgendwie haben sie es, die können das wahrscheinlich auch nicht begreifen, dass ich mich immer schützend vor mein Kind gestellt habe. Immer. Und der Direktor gibt auch keine dezidierte Begründung? Nein. Das kann ich fast gar nicht glauben. Doch. Nein, du wirst es so schildern, wie es ist. Und das ist genau das Schlimme für mich. Ich bin heute, die wollten das so machen, dass er morgen früh in die Schule kommt und die wollten ihm vor versammelter Klasse den Schulausschluss sagen. Und da habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich sage, wenn, dann rede ich mit meinem Kind, ich kenne mein Kind. So, und ich habe das auch gemacht und der Bengel wollte wegrennen. Der war so fertig, der hat es einfach nicht geglaubt und so. Der sagt, ich bin gar nicht so schlimm. Ich habe ihn aber jetzt so weit, dass wir haben ordentlich drüber geredet und morgen gehen wir zusammen in die Schule, gehen halt die Schulbücher ab und so, weil die machen das nicht rückgängig, das glaube ich nicht. Also was mich erstmal jetzt wirklich stutzig macht, ist, dass so etwas passieren kann ohne eine wirkliche Begründung. Ich bin auf der anderen Seite aber überhaupt nicht informiert, wie man rechtlich sauber so etwas abwickelt. Finde allerdings, dass man, oder jetzt in deinem Fall du auch, wenn du dich da ungerecht behandelt fühlst, dass du dir das nicht gefallen lassen solltest. Ja, wende dich an die Schulbehörde, an den Schulen, an die nächsten Instanzen. Genau das. Und wenn alle Stricke reißen, nimm dir einen Rechtsanwalt. Naja, gut, den Rechtsanwalt. Das ist halt, ich denke mal, oh, das ist Rechtsanwalt, nee, das. Es gibt ja auch, wenn du das finanziell nicht auf die Reihe kriegst, es gibt ja auch Rechtsberatungen für Leute, die eben nicht so flüssig sind, wo man das dann finanziell regeln kann. Aber nochmal gesagt, wenn du glaubst, dass das eine sehr ungerechte Sache ist, dann lass dann nicht locker. Ich lass auch nicht locker, weil ich habe die ganzen Jahre über, ich habe nie locker gelassen. Ich habe mich immer dahinter geklemmt, ich habe mich immer dahingestellt, ich habe gesagt, nee, so einfach könnt ihr es euch nicht machen. Weil die sind ja die Psychologen und nicht ich. Naja, also das sind manchmal auch nicht die deutschen Psychologen. Nee, wende dich an die nächste Instanz. Tu was, schreib Briefe, mach Termine mit obergeordneten, höhergeordneten Behörden. Lass das nicht so auf dir sitzen. Wenn du, wie gesagt, dich ungerecht behandelt fühlst, zumindest finde ich, hat man das Recht darauf, eine ordentliche Begründung in den Händen zu halten. Hm. In diesem Sinne. Okay. Meine Liebe, tschüss. Ciao. Jetzt habe ich noch die Britta dran und die ist 23. Ja, hallo Domian. Ich wollte was zu der Christa sagen, die Dame mit dem Übergewicht, die da angerufen hat. Zwar zum einen bin ich Medizinstudentin und wenn sie Asthma hat und dieses Medikament in Lungenkreislauf bzw. Da die Durchblutung fördert, dann sollte sie das sofort absetzen, weil das gerade bei Asthma-Patienten eigentlich absolut kontraindiziert ist. Das eine. Und man hört schon die Zukunft der Medizin. Ja, und das andere ist, ich habe selber 20 Kilo abgenommen. Aber weißt du, was mich dann immer wundert bei solchen Sachen? Wie kann dann eine Internistin, ein Arzt, wiederum dieses Medikament empfehlen und letztendlich sagen, ja, sie können auch bei auf der Straße einen Unfall haben? Ja, das ist mir ehrlich gesagt auch absolut unverständlich. Aber das ist ein Problem, was immer wieder auftaucht. Und deswegen sage ich auch immer, wenn man komplizierte Dinge zu regeln hat medizinisch, immer mehrere Fachleute konsultieren. Ja, muss ja unbedingt. Ja. Also, das kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Also du würdest auf jeden Fall ganz klar auch warnen und die Finger davon lassen oder auf jeden Fall auch nochmal einen anderen Arzt aufsuchen. Absolut, auf jeden Fall. Ja. Also das ist mir absolut unverständlich, gerade weil auch eigentlich jeder Mediziner weiß, dass diese ganzen Pillen zum Abnehmen eine Gesundheitsgefahr da sind. Denn das Problem liegt ganz woanders und da wollte ich halt auch raten. Ich habe 20 Kilo selber mal abgenommen, innerhalb von 3 Jahren allerdings, dass sie sich auch klar darüber werden sollte, dass diese Abnehmerei nicht innerhalb von ein paar Wochen zu erledigen ist. Weil das klingt ja schon so ein bisschen an mit Herbalife und hier 2 Wochen und da 3 Wochen, dass sie, und auch mit dem Magen verkleinern, dass sie glaubt, dass das innerhalb von kurzer Zeit irgendwie, sie will es weghaben und erledigt und fertig. Und so geht das einfach nicht. Also mit Geduld daran gehen, ne? Ja, nee, sie muss einfach sich klar darüber werden, dass sie ihre gesamten Essgewohnheiten umstellen muss und dass das nicht von heute auf morgen geht. Du hast 3 Jahre für 20 Kilo gebraucht. Das ist lange, ne? Das ist lange, ja, aber das war halt erst immer eine bestimmte Kiloanzahl und dann eben das erstmal halten und seine Essgewohnheiten umstellen. Hast du es mit einer bestimmten Diät gemacht? Nein. Einfach nur mit Ernährungsberatung. Da würde ich ihr also auch raten, an jeder Klinik, in jedem Krankenhaus gibt es eine Ernährungsberatung, wo man sich dann einfach hinsetzt und sagt, was isst sie normal, was isst sie falsch und dass sie sich auch klar macht, wann isst sie die Schokolade, das hängt ja auch mit der Psyche zusammen. Und man muss einfach seinen gesamten Ernährungsplan umstellen und sich gesund ernähren und so, dass es auch nicht einseitig ist. Und das dauert seine Zeit, das kann man nicht innerhalb von ein paar Wochen. Was denkst du zum Stichwort Verkleinerung des Magens? Schwachsinn. Also weil einfach damit die Grundursache nicht weg ist. Also man operiert an seinem Körper rum, der eigentlich gesund ist. Ich hatte mal eine Hörerin hier am Telefon in der Sendung, die hat das machen lassen, eine solche Operation, und es hatte hochdramatische Folgen, weil sie nur noch Flüssignahrung zu sich nehmen konnte, weil der Magen so klein war und gar nichts Hartes mehr verdauen konnte, also verarbeiten das konnte. Das ist eine hochgefährliche Sache, die normalerweise auch wirklich erst dann gemacht wird, wenn wirklich nach Jahrzehnten einfach man keine andere Möglichkeit mehr sieht. Aber es ist ein Eingriff in den Körper, der auch nicht mehr richtig rückgängig zu machen ist. Naja, klar. Das geht einfach so schnell nicht. Und ich würde ihr echt raten, an so eine Ernährungsberatung von der Klinik zu gehen. Und sie muss sich aber vorher im Kopf klar machen, das dauert lange. Das Liebe Mütter, von heute auf morgen. Danke für den Tipp. Bitte. Für deinen Anruf. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war die erste Talkradio-Sendung in dieser Woche in der Technik. Annette Bastian. Und morgen heißt unser Thema auf immer verbunden. Und ich frage euch, mit wem fühlt ihr euch auf immer verbunden? Und vor allen Dingen, warum? Wenn ihr Lust habt, es mir morgen zu erzählen, wir sind Punkt 1 hier auf dem Sender 1 Live und WDR Fernsehen und ab 0 Uhr unter den bekannten Nummern schon erreichbar. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sage bis morgen. Ciao.